Paulus, Apostel Christus Jesus, durch Gottes Willen und Timotheus der Bruder an die heiligen und gläubigen Brüder in Christus zu Kolosse. Gnade euch und Friede von Gott unserem Vater. Wir danken Gott dem Vater unseres Herrn Jesus Christus allezeit euretwegen im Gebet, nachdem wir gehört von eurem Glauben in Christus Jesus und der Liebe, die ihr gegen alle Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch in den Himmeln liegt, von welcher ihr vorausgehört in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das da zu euch gekommen ist, ebenso wie es in der ganzen Welt ist und bringt Frucht und wächst ebenso wie unter euch, von dem Tage an, da ihr gehört und erkannt habt die Gnade Gottes in Wahrheit, wie ihr es gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der da ist ein treuer Diener des Christus für euch, der denn auch uns erzählt hat von eurer Liebe im Geist. Darum eben lassen auch wir nicht ab, von dem Tag an, da wir es vernommen, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr möget erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht, zu wandeln würdig des Herrn zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in allem guten Werke und wachsend zur Erkenntnis Gottes, gestärkt mit aller Stärke nach der Macht seiner Herrlichkeit zu aller Geduld und Langmut, mit Freude dankend dem Vater, der uns tüchtig gemacht hat zum Anteil des Loses der Heiligen im Lichte, der uns befreit hat von der Macht der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in welchem wir haben die Erlösung, die Vergebung der Sünden, der da ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, Erstgeborener aller Schöpfung. Denn in ihm ward alles geschaffen im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne, Hoheiten, Herrschaften, Mächte, alles ist durch ihn und auf ihn geschaffen und er ist vor allem, und alles besteht in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, der da ist der Anfang, Erstgeborener von den Toten, auf dass er habe in allem den ersten Platz, denn er beschloss in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen, und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm. Indem er Friede machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl das, was auf Erden als das, was im Himmel ist. Auch euch, die ihr einst entfremdet waret und feindseligen Sinnes in den bösen Werken, nun hat er euch versöhnt mit dem Leibe seines Fleisches, durch den Tod, um euch herzustellen heilig und unbefleckt und unklagbar vor ihm, wenn ihr ja doch im Glauben beharrt, wohlgegründet und fest und unentwegt von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört, das da verkündigt ist bei aller Kreatur unter dem Himmel, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Jetzt freue ich mich im Leiden für euch und leiste an meinem Fleische, was von den Drangsalen des Christus noch aussteht, für seinen Leib, das ist die Gemeinde, deren Diener ich geworden bin gemäß der Verwaltung Gottes, die mir verliehen ward bei euch zu erfüllen das Wort Gottes. Das Geheimnis, das verborgen blieb vor den Weltaltern und vor den Geschlechtern, nun aber ward es offenbart seinen Heiligen, welchen Gott kundtun wollte, was da sei der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses. Unter den Heiden, das ist Christus unter euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkünden, jedermann ermahnend und jedermann unterrichtend in aller Weisheit, damit wir jedermann darstellen vollkommen in Christus, wofür ich auch arbeite im Kampf nach seiner Kraft, die in mir schafft gewaltig.